Abschnitt 4 aus David Copperfield, Band 9, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 53. Kapitel. Noch ein Rückblick. Ich muss wieder eine Pause machen. Oh, mein kindisches Weibchen! In dem Gedränge vor meiner Erinnerung sehe ich eine Gestalt, eine ruhige Gestalt, deren unschuldige Liebe und kindergleiche Schönheit zu mir sagt, bleibe stehen und denke an mich. Sieh herab auf die kleine Blume, wie sie zitternd zur Erde sinkt. Ich gehorche. Alles wird wieder nebelhaft und verschwindet. Ich bin wieder mit Dora in unserem Häuschen. Ich weiß nicht, wie lange sie krank gewesen ist. Ich bin so daran gewöhnt, dass ich die Tage nicht mehr zählen kann. Es ist nach Wochen eigentlich nicht lange her, aber in meinem Leben eine lange, trübe Zeit. Sie sagen mir nicht mehr, ich sollte mich nur einige Tage gedulden. Ich trage mich schon mit der bestimmten Furcht, dass der Tag nie kommen wird, wo im Sonnenschein mein kindisches Weibchen mit ihrem alten Freund Jip herumspringt. Er ist wie auf einmal sehr alt geworden. Vielleicht fehlt ihm in seiner Herrin etwas, was ihn lebendig und jünger machte. Aber er ist träge und sieht schlecht und ist schwach, und meiner Tante tut es leid, dass er sie nicht mehr anbellt, sondern an sie herankriecht, wenn er auf Doras Bett liegt und sie neben dem Bett sitzt und liebkosend er ihre Hände leckt. Dora liegt da und lächelt uns an und ist schön und lässt kein heftiges oder klagendes Wort hören. Sie sagt, wir wären alle so gut gegen sie. Ihr alter Dodi plage sich ihretwegen halb zu Tode. Meine Tante schlafe gar nicht, sondern wache immer und sei tätig und freundlich. Manchmal kommen die beiden vogelähnlichen Damen zu Besuch und wir unterhielten uns von unserem Hochzeitstage und der ganzen glücklichen Zeit. Was für eine seltsame Pause scheint in meinem Leben einzutreten und in allem Leben hier drinnen und draußen, wenn ich in dem ruhigen, verdunkelten Zimmer sitze, während die blauen Augen meines kindischen Weibchens auf mir ruhen und ihre niedlichen Finger meine Hände erfassen. Manche Stunde sitze ich so, aber von allen diesen Zeiten sind mir 3 am frischesten im Gedächtnis. Es ist morgens früh und Dora, die meine Tante so Schmuck gemacht hat, zeigt mir, wie ihr schönes Haar sich immer noch auf dem Kissen locken will und wie lang und glänzend es ist und wie gern sie es lose zusammengeschlungen in dem Netz trägt. »Nicht etwa, dass ich eitel bin, du spöttischer Mensch«, sagt sie, als sie mich lächeln sieht, »sondern weil du immer sagtest, es käme dir so schön vor.« Und weil ich, als ich zuerst an dich zu denken anfing, manchmal ein bisschen in den Spiegel guckte und mich frug, ob du wohl gern eine Locke davon haben möchtest. Oh, was für ein närrischer Mensch du warst, Dodi, als ich dir eine gab. Das war an dem Tage, wo du die Blumen maltest, die ich dir geschenkt hatte, und dir sagte, wie sehr ich dich liebte. Ach, aber ich wollte damals dir nicht sagen, sagte Dora, wie sehr ich über ihnen geweint hatte, weil ich glaubte, du hättest mich wirklich gern. Wenn ich wieder herumspringen kann wie früher, Dodi, so wollen wir die Orte besuchen, wo wir so närrische Liebesleutchen waren, nicht wahr? Und einige von den alten Spaziergängen wieder aufsuchen und den alten Papa nicht vergessen. »Ja, das wollen wir tun und noch glückliche Tage leben. Werde also nur rasch gesund, liebes Herz.« »Oh, das wird schon werden. Du weißt gar nicht, wie viel besser ich mich schon befinde.« Es ist Abend und ich sitze auf demselben Stuhl vor demselben Bette und dasselbe Gesicht blickt mich an. Wir haben längere Zeit geschwiegen und ein Lächeln liegt auf ihrem Antlitz. Ich trage nicht mehr die leichte Last die Treppe auf und ab. Sie liegt den ganzen Tag hier. Dodi, liebste Dora, Du wirst doch nicht etwa das, was ich sagen will, für unverständlich halten, nach dem, was du mir vor kurzem von Mr. Wickfields Wohlsein gesagt hast? Ich möchte Agnes sprechen. Ich möchte sie sehr gern sprechen. Ich will ihr schreiben, liebes Herz. Willst du? Sogleich. Was für ein guter, guter Mann. Dodi, nimm mich auf deinen Arm. Es ist wirklich keine bloße Grille von mir. Es ist kein törichter Einfall. Es liegt mir wirklich sehr, sehr viel daran, sie zu sprechen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe ihr nur zu schreiben und sie kommt gewiss. Du fühlst dich sehr einsam, wenn du unten bist, nicht wahr? Flüsterte mir Dora zu, den Arm um meinen Hals geschlungen. Wie kann es anders sein, liebes Herz, wenn ich deinen leeren Stuhl sehe? Meinen leeren Stuhl? Sie ruhte eine kleine Weile stumm an meiner Brust. Und du vermissest mich wirklich, Dodi? Fängt sie wieder an und lächelt mich freundlich an. Selbst mich, armes, dummes Mädchen? Liebes Herz, könnte ich auf der Welt etwas mehr vermissen als dich? Ach, lieber Mann, ich bin so froh und doch so bekümmert. Und sie drängt sich näher an mich heran und umschlingt mich mit beiden Armen. Sie lacht und schluchzt und ist dann ruhig und ganz glücklich. Ganz glücklich, sagt sie. Sende nur Agnes meinen freundlichsten, zärtlichsten Gruß und schreibe ihr, dass mir sehr viel daran liegt, sie zu sprechen, und dann habe ich nichts mehr zu wünschen. Außer wieder gesund zu werden, Dora. Ach, Dodi, manchmal glaube ich, du weißt, ich bin immer ein dummes Närrchen gewesen, dass das nie geschehen wird. Sage das nicht, Dora, liebstes Herz, denke nicht daran. Gewiss nicht, wenn ich kann, Dodi, aber ich fühle mich sehr glücklich, obgleich du dich so einsam fühltest vor dem leeren Stuhl deines kindischen Weibchens. Es ist Nacht und ich bin noch bei ihr. Agnes ist angekommen und ist einen ganzen Tag und einen ganzen Abend bei uns gewesen. Sie, meine Tante und ich haben Dora seit dem Morgen zusammen Gesellschaft geleistet. Wir haben nicht viel geredet, aber Dora war immer zufrieden und heiter. Wir sind jetzt allein. Ich weiß jetzt, dass mein kindisches Weibchen mich verlassen wird. Sie haben es mir gesagt. Sie haben mir gesagt, was meinen Gedanken nicht neu war, aber ich bin durchaus nicht gewiss, dass mein Herz von der Wahrheit überzeugt ist. Ich kann es nicht bewältigen. Ich bin vielmals des Tag still weggegangen und habe allein geweint. Ich habe an den gedacht, der auch über ein Scheiden zwischen den Lebenden und Toten weinte. Ich habe an die ganze schöne und barmherzige Erzählung gedacht. Ich habe versucht, mich in die Schickung zu fügen und mich zu trösten. Und das, hoffe ich, ist mir, wenn auch unvollkommen, gelungen. Aber immer noch will die Überzeugung noch nicht festen Fuß in mir fassen, dass das Ende unfehlbar da ist. Ich halte ihre Hand in meiner, ich habe ihr Herz in meinem, ich sehe ihre Liebe zu mir in aller ihrer Kraft lebendig. Ich kann mich nicht von einem letzten schwachen Schatten des Glaubens, sie wäre noch gerettet, befreien. Ich will dir etwas sagen, Dodi, ich will dir etwas sagen, woran ich in der letzten Zeit gedacht habe. Du wirst es nicht übel nehmen, sagte sie mit einem bittenden Blick. Übel nehmen, mein Herz! Weil ich nicht weiß, was du davon denken wirst oder was du manchmal gedacht haben wirst. Vielleicht hast du oft dasselbe gedacht. Lieber Dodi, ich fürchte, ich war noch zu jung. Ich lege mein Gesicht auf das Kissen neben sie und sie blickt mir in meine Augen und spricht sehr leise. Allmählich, wie sie weiterredet, fühle ich mit blutendem Herzen, dass sie von sich wie von einer Verstorbenen spricht. Ich fürchte, lieber, ich war zu jung. Ich meine nicht bloß an Jahren, sondern auch an Erfahrung und an allem. Ich war ein kleines, kindisches Geschöpf. Ich fürchte, es wäre besser gewesen, wenn wir bloß eine Kinderliebschaft gewesen und sie wieder vergessen hätten. Ich kann mich von dem Gedanken nicht trennen, dass ich noch zu jung war, um eine Gattin zu werden. Ich versuchte, meine Tränen zurückzuhalten und zu antworten. »Ach, liebe Dora, so gut wie ich zu einem Ehemann passte.« »Das weiß ich nicht«, sagte sie mit dem alten Schütteln ihrer Locken. »Vielleicht. Aber wenn ich besser gepasst zum Heiraten hätte, so hätte ich dich auch passender machen können. Außerdem bist du sehr gescheit und das bin ich nicht.« »Wir waren sehr glücklich miteinander, geliebteste Dora.« »Ich bin sehr, sehr glücklich gewesen. Aber mit den Jahren wäre mein lieber Dodie seines kindischen Weibchens müde geworden. Sie hätte weniger und weniger zur Lebensgefährtin für ihn gepasst. Er hätte immer mehr und mehr gefühlt, was ihm zu Hause fehlt. Sie hätte sich nicht gebessert. Es ist besser so, wie es ist.« »Ach, liebste, liebste Dora, sprich nicht so. Jedes Wort klingt wie ein Vorwurf.« »Nein, keine Silbe«, gibt sie zur Antwort und küsst mich. »Ach, liebes Herz, du verdienst ihn nie, und ich liebte dich zu sehr, um dir im Ernste ein Wort des Vorwurfs zu sagen. Das war mein einziger Verdienst, außer dass ich hübsch war. Oder du hieltest mich wenigstens für hübsch. Ist es einsam unten?« »Sehr, sehr.« »Weine nicht. Ist mein Stuhl noch da?« »Auf seiner alten Stelle.« »Oh, wie mein armes, liebes Herzchen weint. Still, still, jetzt versprich mir noch eins. Ich möchte mit Agnes sprechen. Wenn du hinuntergehst, so sage es Agnes und schicke sie herauf zu mir. Und während ich mit ihr spreche, so lass niemand herein, nicht einmal die Tante. Ich will mit Agnesen selbst sprechen. Ich muss mit Agnesen ganz allein sprechen. Ich verspreche ihr, es sofort zu tun, aber mein Schmerz erlaubt mir nicht, sie zu verlassen. Ich sagte, es wäre besser, wie es ist«, flüsterte sie, wie sie mich in ihrem Arm hielt. »Ach, Dodie, nach mehreren Jahren hättest du dein kindisches Weibchen nicht besser lieben können als jetzt, und nach mehreren Jahren hätte sie deine Geduld und deine Liebe so hart auf die Probe gestellt, dass du sie nicht mehr halb so sehr hättest lieben können. Ich weiß wohl, ich war zu jung und leichtsinnig. Es ist viel besser so, wie es ist.« Agnes ist unten, als ich in die Wohnstube trete, und ich richte ihr den Auftrag aus. Sie verschwindet und lässt mich allein mit Jip. Seine chinesische Hütte steht neben dem Feuer, und er liegt darin auf seinem Flanelllager und versucht verdrießlich einzuschlafen. Der Vollmond scheint hell und klar. Wie ich in die Nacht hinaussehe, da strömen meine Tränen nieder und mein ungeschultes Herz wird schwer geprüft. Ich setze mich ans Feuer und denke mit einer blinden Reue an alle geheimen Gefühle, die ich seit meiner Verheiratung gehegt habe. Ich denke an jede Kleinigkeit zwischen mir und Dora und fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen. Und immer steigt aus dem Meere meiner Erinnerungen das liebe Bild des Kindes, wie ich es zuerst sah, verschönert durch meine und durch ihre jugendliche Liebe mit jedem Reiz, an welchem so eine Liebe reich ist. Wäre es wirklich besser gewesen, wir hätten nur eine Kinderliebschaft miteinander gehabt und sie vergessen? Oh, viel geprüftes Herz, antworte. Wie die Zeit schwindet, weiß ich nicht, bis mich meines kindischen Weibchens alter Gefährte aus meinen Gedanken aufschreckt. Unruhiger als vorhin kriecht er aus seinem Hütchen heraus und sieht mich an und schleppt sich nach der Tür und winselt, um hinaufzukommen. »Heute Nacht nicht, Jip, heute nicht.« Er schleicht langsam zu mir zurück, leckt mir die Hände und sieht mich mit seinen glanzlosen Augen an. »Oh, Jip, vielleicht nie, nie wieder.« Er legt sich mir vor die Füße, streckt sich aus, als wollte er schlafen, und ist mit einem Winseln tot. »Ach, ach, Agnes, sieh hier. Dieses Gesicht so erfüllt von Mitleid und Schmerz, dieser Tränenregen, diese feierliche stumme Bitte an mich, diese gen Himmel gerichtete Hand. Agnes? Es ist vorbei. Es wird Nacht vor meinen Augen und eine Zeit lang ist alles aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. Februar 2025.